Erster danach werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, so dass eure Söhne und Töchter prophezeien, eure alten Männer Träume haben und eure jungen Männer Visionen sehen werden. Zweiter auch über Sklaven und Sklavinnen werde ich in dieser Zeit meinen Geist ausgießen. Dritter ich werde Wunderzeichen am Himmel und auf der Erde zeigen, nämlich Blut, Feuer und Rauchsäulen. Vierter die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn beginnt. Fünfter aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr es gesagt hat. Dies gilt auch für die Überlebenden, die der Herr beruft.